sieben, sechs, fünf, noch viel tiefer in mich hinein, vier, drei, zwei. Ich stelle mir nun eine neutrale, hellgraue Farbe vor. Sie wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. Eins. Jetzt sehe ich ganz deutlich das unbestimmt wirkende, blass-orangene Merkurzeichen auf flüchtig grauem Hintergrund und mache mich bereit, meine vielseitig interessierte Merkurseite kennenzulernen. Ich verbinde mich mit meiner Kombinationsfähigkeit, meinen Überlegungen, meiner anpassungsfähigen Beweglichkeit, verbinde mich mit kommunikativer Vermittlung. Im körperlichen Bereich gehören Nerven, Luftröhre, Zunge, Gehör, Atmungsorgane und Arme dazu. Von meiner Merkurseite kommen Wissensdurst, Auffassungsgabe, das Bestreben, Wirkungen mit dem geringsten Aufwand an Mitteln zu erreichen, Nachahmung, Kommunikationsfähigkeit. Nun stelle ich alle tieferen Gefühle beiseite und richte meine Aufmerksamkeit auf die feinen Bereiche der Gedanken. Mit diesem flüchtigen Orange des Merkur-Symbols verknüpfe ich viele Gänge, Hinweisschilder, kluge Beobachtungsgabe, Informationen, Weitervermittlung, vielseitiges Interesse, Quecksilber, leichter Gang, guter Atem, Nachrichten, der Postbote, flinke Fingerfertigkeit, ich telefoniere und tiefer, tiefer und tiefer. Ich gehe viele Stufen leichtfüßig tiefer. In gewissen Momenten erkenne ich mich wirklich selbst, staunend, ähnlich dem Erstaunen, wenn man seine eigene Stimme zum ersten Mal von einem Tonband hört. Ein Puzzle, welches zusammenzufügen ist. Analyse, kritisches Beobachten, geistige Regsamkeit, Schlagfertigkeit, ein wenig Nervosität, Folgerichtigkeit, Abwechslung und Veränderungen, spekulative Erwägungen, ein neugieriger Blick, Meinungsumfrage, Statistik, Kommentare, Denken und Gedachtes, Mitteilungs- und Informationsbedürfnisse, Handel, flexible Anpassung, Gespräche, Wortfetzen im Wind, Nachrichten, Überlegungen, zweckmäßige Objektivierung, Feinnervigkeit, List, Logik, Reisen, Bekanntschaften, unverbindliche Unterhaltungen. Puste Blumen im Wind. Bewegliche Gedankengänge, Klugheit, Wendigkeit. Neutrales Orange. Durchdachte Lebensauffassung. Zeitungen und Bücher. Methodisches Erschließen von Möglichkeiten. Intelligente, rationale Form. Das Zweckgebundene. Aus dieser luftigen, hell-orangenen Farbempfindung heraus zeichnet sich nun deutlich ein Bild ab. Es wird immer deutlicher. Eine Dünenlandschaft, die in Steppe übergeht. Eine schnurgerade verlaufende Straße. Etwas entfernt kreuzt sie sich mit einer weiteren Straße. Angenehm kühlender Wind. Eine Brise auf der Haut und das Wissen um Städte, Handelsmetropolen und Verbindungen. Austausch und Transport. Meine Gedanken bewegen sich in verschiedenen Überlegungen, in einem luftig leichten, für alle Möglichkeiten offenen Bewusstseinszustand. Singender Wind in den Telefonleitungen, Wanderdünen, dünnstielige Gräser, eine windige Ebene mit entsprechenden Lebensbedingungen. Orientiert an meiner Mitte erhalte ich von meiner Merkurseite Toleranz, Sachlichkeit, scharfsinnige Beobachtungsgabe, die Fähigkeit, meine Gedanken zu formulieren, Erfahrungen in Theorien zu fassen, Sachkenntnis und Vernunft. Ohne innere Orientierung mag sich Oberflächlichkeit und Zerstreuung entwickeln. Ein flüchtiger Geruch weht in mein Bewusstsein und vermittelt Distanz. Ich bin in der Lage, mich in luftige Höhen zu begeben, indem ich mich hoch in die Luft denke. Jetzt kann ich schnell und fliegend der Straße folgen und mich geschwind dem Ziel dieser Straße nähern. Einer Stadt. Aus meiner Position sehe ich viele Straßen zur Stadt, viele Menschen, die sich geschäftig auf den Straßen fortbewegen, mehrstöckige Gebäude, Welt des Zählbaren, der Namen, des messbar Kalkulierten. Ein Affe. Mimik. Imitationen. Ein Marktplatz. Viele verschiedene Menschen. Transport und Verkehrsmittel im Gebrauch. Lebhaftes, vielseitiges Treiben. Ich fühle mich vom Wind bewegt, höre sein Flüstern und Raunen, seine Botschaften. Blätter rascheln im wechselnden Wehen der Luft. Aufmerksam lauschend, wach, erfassend, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Langsam wende ich meine innere Aufmerksamkeit von den inneren gemachten Erfahrungen zu den Wahrnehmungen eines fast farblosen Orangetones. Wacher, beweglicher Verstand. Kompromissbereitschaft. Nüchterne Untersuchung der Gegebenheiten, Verwertung enthaltener Möglichkeiten, formale Einordnung, flexible Weiterentwicklung, logische Verbesserungen, erweitertes Wissensspektrum bei verstärkter Lernbereitschaft. Gedankliche Kombination meiner Erkenntnisse, ökologische Betrachtungsweise, vielschichtige Verbindungen, List, Diplomatie, Anpassung, sachbestimmte Motive des Denkens. Der gelehrte Wissenschaftler, schlanke, elastische Gestalt, leichte, flüchtige Schrift, in Gedanken vorauseilend. Theorien, technisches Verständnis, Diskussionen, Belesenheit, Dolmetscher. Übersetzungen, Schule, Sprechen, Rundfunksendung, ein Hörspiel. Treffsichere Diagnose. Unterwegs auf Reisen. Kurzfristige Beziehungen. Vorübergehende Bekanntschaft. Differenziertes geistiges Ausdrucksvermögen, Improvisation und Planung, klar gegliederte, präzise Wortketten, Rhetorik, meinem Denken stehen alle Möglichkeiten offen, vielfältig, vielschichtig, weit gespannt. Indem ich mich mit meinem inneren Quell verbinde, werde ich zum Vermittler. Dualität. Gegenseitige Ergänzungen, Wachheit, Erkenntnisse, Weitergabe und Austausch. Ich denke, ich weiß. Je mehr ich weiß, desto weniger urteile ich. Von dieser Wesensseite kommen vielseitige Interessen, Informationsdurst, Bildungshunger Gesprächsbereitschaft und gedankliche Auseinandersetzung. Im körperlichen Bereich gehören Nerven, Sprach- und Atmungsorgane, Gehör und die Arme zu meiner Merkurseite. Verbunden mit meinem persönlichen Verständnis für die Welt. Eingestimmt auf meine intellektuellen Fähigkeiten, auf den Merkur, wende ich meine Aufmerksamkeit wieder dem beweglichen, verbindungsbereiten, orangenen Merkurzeichen zu, mit dem ich alle nun gemachten Erfahrungen verbinde. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht und Schatten. 2. Violett. 3. Tintenblau. 4. Grüne Blätter. 5. Blasses Gelb. 6. Luftiges Orange. 7. Signalrot. 8. Mein Denken verlagert sich in die Körperebene. 9. Gesunde Nerven, geschickte Nutzung von Momenten. 10. Klares Verständnis, präzise Kombinationen. Deutlich bin ich mir meines gesunden Menschenverstandes bewusst und setze ihn zweckmäßig ein. Mein ganzer Körper ist leicht und beschwingt. Nun wandert meine Aufmerksamkeit zum Kopf. Deutlich spüre ich Frische und Wachheit in meiner Stirne, lockere Gelöstheit im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Körpersprache und verständnisvolles Analysieren. So viele Möglichkeiten stehen mir offen. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Ich bin hellwach, offen für neue Eindrücke und Erkenntnisse.